Und hier geht weiter mit dem Soundcheck im Studio Container. Unser Soundcheck-Thema bis 3 Uhr bleibt No Twist, Lalipuna etc. aus Weilheim in die weite Welt. Zu Beginn der zweiten Stunde eben ein typisches No Twist-Stück, das aber gar nicht von einem No Twist-Album stammt, sondern mitenthalten in dem Album 13 and Odd, dieser Zusammenarbeit dreier No Twist-Musiker mit dem US-Hip-Hop-Trio Themselves. Und auf diesem Album schlägt das musikalische Pendel mehr zur einen oder mehr zur anderen Seite, eben ganz deutlich in Richtung No Twist bei Man of Station. Zu Beginn der ersten Stunde habe ich schon ein ganz altes No Twist-Stück gespielt und eins aus dem vorerst letzten Album Neon Golden. Und da war der Unterschied ja doch ziemlich groß. Der Übergang zwischen alt und neu, nur analog und auch digital, überwiegend Punk und dann mehr Elektronik oder wie immer man die Twist-Musik seit Ende der 80er Jahre Entwicklung beschreiben will. Also der Übergang ist besonders gut in ihrem Album 12 oder 12 von 1995 zu hören. Noch nicht so weit entfernt vom lauten Krach der frühen Jahre, aber auch noch nicht so viel wie in den 2000er Jahren. Martin Gretschmann, alias Konsole, ist noch kein festes Bandmitglied, ist aber im CD-Beiheft schon als Samplingmann unter der Rubrik Gäste namentlich erwähnt. Also The No Twist anno 1995, Torture. Thank you. Music on my pirate disc. Erst auf dem vierten Nordwist-Album Schwink ist Martin Kretschmann als festes Bandmitglied genannt. Beim Vorgänger 12 von 1995 war er noch Gast, ich sagte es. Und vor den Nachrichten habe ich auch schon einiges zu seinen sonstigen Aktivitäten gesagt, als Remixer bei Hörspielen oder auch Solo unter seinem alter Ego Konsole. Eben eine Single, ein kleiner Hit von 1999, 1400. Aber so lustig discomäßig geht es nicht weiter. Noch einmal Jersey aus Berlin, aber auch mit Verflechtungen zur Weilheimer Szene. Florian Zimmer spielte in den ersten Jahren bei La Luna mit, der Band von Valerie Trebeljahr mit Markus Acher, die inzwischen aber im nahen München wohnen. Also Jersey vom bislang einzigen Album, das Stück Hold On. And in our memories, Lalipuna einmal instrumental, 50 Faces Off, ein Ausschnitt aus ihrem zweiten Album Scary World Theory, erschienen im Oktober 2001. Als nächstes das schon mal von mir erwähnte No-Twist-Album Shrink, das erste mit Konsole, Gretschmann als festem Bandmitglied. Obwohl seine digitale Knisterelektronik hier gar nicht so dominant ist, vielmehr sind es Bläser, darunter auch wieder der uns bereits bekannte Weilheimer Saxophonist Johannes Enders. Hier auch solistisch zu hören auf Your Science. Thank you. Bei den vielen Projekten ist es fast logisch, dass die einzelnen Gruppen oft nur in größeren Abständen neue Alben veröffentlichen. Denn wenn ein und selbe Musiker zum Beispiel bei Notwist mitspielt, Tight and Tickle Trio, 13 and God, Lalipuna, dann kann er sich ja trotzdem nicht vierteilen und immer für alle gleichzeitig zur Verfügung stehen. Und dann immer noch Tourneen dazwischen mit den unterschiedlichen Acts. Da sind es unterm Strich eben nur 5 Alben in über 15 Notwist-Jahren. Aber dafür haben wir ja immer auch die neuen Entwicklungen. Zum Beispiel letztes Jahr mit dem tollen 13 and God-Album. Und wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Abgesehen von der B-Seiten- und Remix-Kompilation im letzten Jahr war Faking the Books das Lalipuna-Album. Das kam im Frühjahr 2004. Daraus ein bisschen an Stereolab erinnernd, Grin and Bear. Time to grow. nach Lalipuna eben noch einmal das Tide and Tickle Trio aus einem Remix-Album, in diesem Fall ein Remix von Konsole. Es blieb also praktisch in der Familie. Und ganz am Ende noch einmal die Weilheimer Keinzelle, die Acher-Brüder, diesmal mit einer Musik zum Film Kanalschwimmer. Die lief vor anderthalb Jahren mal spätabends im ZDF. Diese Musik veröffentlicht als Maxi auf ihrem eigenen Label Alien Transistor. Also, wie ich das aus der Entfernung sehe, machen die beiden das alles ganz richtig, bleiben unabhängig und immer in der Lage, Neues anzupacken. Anfang März erscheint zum Beispiel auch mal etwas von Micha Achers Projekt zusammen mit der Sängerin Steffi Böhm, Miss John Soda. Das stelle ich nun bestimmt in meinen regulären Sendungen im Nachtradio hier auch vor. Ein neues Album. Den ganzen verzweigten Stamm der Weilheimer konnte ich in diesen zwei Stunden gar nicht nachzeichnen, in all seinen Verzweigungen und Verästelungen. Aber ich glaube, wir haben schon einiges gehört und bestimmt nicht das Schlechteste, was es hierzulande an innovativer Popmusik gibt. Mit No Twist geht dieser Soundcheck also zu Ende. Solo Swim und danach Solo Swim Dub. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Thank you. Deutschlandfunk.